der zweiten Revolution waren 13 Millionen Menschen auf der Straße. They overthrew Mubarak. Und er war an der Spitze eines riesigen Staatsapparates. They overthrew Omar Suleiman, who replaced Mubarak. Omar Suleiman hat sie auch gestürzt, den Mubarak ersetzt hat. The military supported the government of Tantawi, which came after him. Das Militär hat die Tantawi-Regierung unterstützt, die nach ihm kam. They overthrew the Morsi government. Sie haben die Morsi-Regierung gestürzt. And even when the Sisi regime came to power, they overthrew his first prime minister, Biblawi. Und als das Sisi-Regime an die Macht kam, haben sie dessen Premierminister gestürzt. And they did all of this without any form of organization. Und sie haben all das geschafft, ohne dass sie sich wirklich organisiert haben. No leadership. Es gab keine Führung. No program. Es gab kein Programm. No theories. Es gab keine Theorien. Just the brute force of the masses. Sondern nur die rohe Gewalt der Massen. Now, what more can you ask for? Was will man mehr? There's nothing else we can ask of the Egyptian masses. Es gibt nichts mehr, das wir von den ägyptischen Massen verlangen können. Yes, but the problem was that they did overthrow all of these rulers. Das Problem jedoch ist, obwohl man all diese Herrscher gestürzt hat, but they left the state and the economy in the hands of the old ruling class. Hat man den Staat und die Wirtschaft in den Händen der alten herrschenden Klasse gelassen. The same people have the real control over society. They're still there. Und die Leute, die wirklich einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft haben, sind immer noch dort. So in that sense we have to say clearly, in diesem Sinne müssen wir ganz klar sagen, in spite of the enormous heroism of the Egyptian masses, obwohl die ägyptischen Massen großes Heldentum gezeigt haben, they weren't conscious and organized enough to take power into their own hands. Ihr Bewusstsein und ihr Organisationsgrad hat nicht gereicht, um die Macht an sich zu reißen. Although they could have done that on many occasions. Obwohl sie oft die Gelegenheit dazu hatten. But the problem, the blame is not to put on the masses themselves. Aber man sollte die Massen dafür nicht verantwortlich machen. It's a question of leadership. Es ist nämlich eine Frage der Führung. Now, during the second revolution in 2013. Während der zweiten Revolution 2013. Millions and millions and millions of people were on the streets. Waren Millionen von Menschen auf den Straßen. The leaders of Tamarod, this spontaneous movement who'd come to lead this spontaneous organization who'd come to lead this movement. Die Führung von Tamarod, die Organisation, die den Platz der Führung eingenommen hat. They said clearly. They said we had power in our hands. Sie haben ganz klar gesagt, wir hatten die Macht in unseren Händen. We asked the military to take power. Wir haben das Militär gefragt, ob sie die Macht ergreifen. But we knew that if they didn't. Aber wir haben gewusst, dass wenn das Militär das nicht tut. We had friends, officers in all throughout the army, people who would actually do it. Dann hätten wir viele Offiziere und andere Menschen in der Armee gehabt, die bereit gewesen wären, das zu tun. So if the Egyptian army hadn't stepped in, it would have been a general staff without an army. Und wenn das Militär diese Rolle nicht eingenommen hätte, dann hätte man einen Generalstab gehabt ohne eine Armee. And there was nothing they could do to stop that. Und es gab nichts, das sie tun konnten, um das zu verhindern. But nevertheless, these people didn't realize that the people they were actually giving power to, the chief general staff of the Egyptian army. Nichtsdestotrotz haben diese Menschen nicht realisiert, dass wenn sie die Macht dem Generalstab geben, while they might be different from the Muslim Brotherhood, dass obwohl der Generalstab vielleicht anders ist als die Muslimbrüderschaft, and they might have different interests, immediate interests than the Muslim Brotherhood, und sie vielleicht unmittelbar andere Interessen hatten als die Muslimbrüderschaft, they represent the same class. Trotzdem haben sie dieselbe Klasse repräsentiert. And the same system. Und dasselbe System. And they can't solve anything. Und sie sind nicht in der Lage, irgendetwas zu lösen. And the Tamarod leaders and all of the leaders of the movement did not realize what the real problem of the Egyptian revolution was. Die Führung von Tamarod und der gesamten Bewegung haben nicht realisiert, was die wirklichen Aufgaben sind. The lack of democracy. Es gab keine Demokratie. Or the poverty and unemployment, die Armut und die, die Arbeitslosigkeit. All of these are connected to a system which cannot satisfy the basic needs of the masses. All diese Sachen sind an ein System geknüpft, das nicht in der Lage ist, die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Which does not function for the benefit of the masses. Das System ist nicht für den Nutzen der Massen da, but only for the benefit and profits of a tiny minority. Sondern für die Profite einer kleinen Minderheit. But nevertheless, the leaders gave power and revolutionary credentials to al-Sisi in Egypt. Nichtsdestotrotz haben die Führung der Sisi die Macht übergeben und damit ihre revolutionäre Glaubwürdigkeit. And he came to power on a wave of enormous popularity. Und kam an die Macht mit sehr breiter Unterstützung. And the reason was really that people were fed up of the Muslim Brotherhood. Und der Grund dafür war, dass die Leute genug von den Muslimbrüdern hatten. Which was extremely corrupt, like all other governments of Egypt. Sie waren sehr korrupt, wie alle Regierungen in Ägypten. And extremely oppressive, like all other governments of Egypt. Und sehr repressiv, wie alle Regierungen in Ägypten. But by taking on a revolutionary, how to say, veil, Sisi put himself kind of at the head of the movement. Indem Sisi sich einen revolutionären Schleier gegeben hat, hat sich an die Spitze der Bewegung setzen können. And he promised stability and an end to the the spiraling downturn of the economy and living standards. Und hat Stabilität versprochen und ein Ende der Abwärtsspirale, in der man sich befand. But what has he achieved? Doch was hat erreicht? First of all, there's the crackdown on workers and youth activists are higher than ever before. Die Repression gegen politische Aktivisten und Jugendaktivisten hat zugenommen. Thousands of young people of workers are in prisons being tortured, disappearing every single day. Tausende junger Menschen und Arbeiterinnen und Arbeiter sind in Gefängnissen und werden gefoltert. Corpses just, you know, being found in the desert on the side of the roads. Man findet in der Wüste am Straßenrand Leichen. And meanwhile, the main basis that it came to power on, which was to eradicate Islamism, has not been eradicated at all. Und unterdessen ist sein Hauptstandbein, nämlich die Beseitigung des radikalen Islam, hat nicht erreicht. On the contrary, in some areas it's received a new lease of life. Im Gegenteil, an manchen Orten gibt es einen neuen Aufschwung für die Radikalen. It's been radicalized. Es gibt eine Radikalisierung. While also the government has made deals with certain sections of the Muslim Brotherhood to keep them alive. Und die Regierung hat gewisse Deals mit der Muslimbrüderschaft gemacht, damit sie am Leben bleiben können. Because they used this conflict with the Muslim Brotherhood to divert the attention of the masses. Denn sie konnten den Konflikt mit der Muslimbrüderschaft benutzen, um von den anderen Problemen abzulenken. Meanwhile, in the Sinai Peninsula and in Libya, which is just next door, the army is having a very tough time controlling the Islamists. Nebenbei in Sinai, auf der Sinai-Halbinsel und in Libyen, hat die Regierung große Probleme, die Extremisten zu kontrollieren. And this picture of a strong, stable army is completely disintegrated. Und dieses Bild, das es gab von dieser starken, stabilen Armee, hat sich komplett aufgelöst. So you just people see chaos every day. Die Leute sehen Chaos jeden Tag. Al-Sisi himself is a major joke. There's tons, thousands and thousands of jokes being made about Al-Sisi. Und Sisi ist ein Witz. Es gibt auch tausende Witze, die man über ihn macht. And meanwhile, the economy has gone into an even deeper crisis than before. Und währenddessen steckt die Wirtschaft in einer größeren Krise als zuvor. Initially, the only way that the Sisi managed to stabilize his government was by more than $20 billion worth of aid being given to him, his government, by the Saudi regime. Die einzige Möglichkeit, wie Sisi am Anfang sein Regime stabilisieren konnten, war durch das viele Geld, das von den Saudis bekam. But the Saudis didn't give that money for free. Aber die Saudis haben das Geld nicht ohne Bedingung gegeben. They wanted something in return. Sie wollten etwas zurückhaben. They wanted Egypt to support them in Syria. Sie wollten, dass Ägypten sie in Syrien unterstützt. They wanted Egypt to support them in Yemen. Sie wollten, dass Ägypten sie in Jemen unterstützt. But in both places the government couldn't, because on the one hand there was enormous popular opposition to this. Aber an beiden Orten konnten sie das nicht tun, denn einerseits gab es großen Widerstand von den Massen. And on the other hand, these are the same Islamists which are causing the government great trouble in Sinai, so they couldn't really go support them in Syria and Yemen and then come back and fight them in Sinai. Und gleichzeitig waren es eigentlich dieselben Extremisten, die in großen Probleme auf der Sinai-Halbinsel gemacht haben. Also es ist nicht so einfach nach Jemen und Syrien zu gehen, sie dort zu unterstützen, da zurückkommen und sie wieder bekämpfen. Then the Saudis thought, well, why don't you just give us some land instead? Dann haben die Saudis gesagt, warum gebt ihr uns nicht einfach ein bisschen Land? And they agreed to give them two strategically placed islands. Und sie haben sich bereit erklärt, ihnen zwei strategisch wichtige Inseln zu geben. Which play a historical role for the Egyptian masses. Und diese Inseln haben eine historische Rolle für die ägyptischen Massen gespielt. But the popular uproar against this has been so intense that several times the courts in Egypt have been intervening against this. Aber der Widerstand der Massen war so groß, dass die ägyptischen Gerichte dagegen interveniert haben. A part of the ruling class seriously feared that this can cause a new upturn in the class struggle. Teile der herrschenden Klasse hatten ernsthafte Sorgen, dass es zu einem neuen Aufstand kommt. So in the end, the Saudis in fact cut off the aid to Egypt. Also haben letztendlich die Saudis die finanzielle Unterstützung eingestellt. Which meant that the state is basically bankrupt. Was bedeutet, dass der Staatsapparat bankrott war. Is running out of foreign reserves. Oder bankrott ist und ihnen gehen die Fremdwährungsreserven aus. It had to apply for a humiliating IMF loan. Sie mussten für einen IWF-Kredit sich bewerben. Which in return demanded that they let loose the Egyptian currency on the markets. Und die IWF hat verlangt, dass man keine Währungsmanipulationen mehr macht. So they float them. And that meant that the Egyptian pound halved in its value. Und das hat bedeutet, dass das ägyptische Pfund mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren hat. And this is a country which is heavily dependent on imports. Und das in einem Land, das stark von Importen abhängig ist. Which means that inflation has been completely out of control over the past year. Und die Inflation ist deswegen außer Kontrolle geraten. Living standards have been way more than halved. Die Lebensstandards haben sich mehr als halbiert. Foreign investments have completely collapsed. Ausländische Investitionen sind komplett zusammengebrochen. Youth unemployment and the youth are two-thirds of the Egyptian population. Youth unemployment has gone up by 40%. Die Jugendarbeitslosigkeit ist um 40% gestiegen und die Jugend macht 2/3 der Bevölkerung aus. And Egypt now has the highest youth unemployment, the third highest youth unemployment in the Arab world, after Libya and Mauritania. Und Ägypten hat jetzt die dritthöchste Jugendarbeitslosigkeit nach Libyen und Mauritania. Und Mauritanien. So you see, nothing has been solved. Wie ihr seht, es ist keines Probleme gelöst. But the masses are tired. Aber die Massen sind müde. Because they tried so many times. Denn sie haben es schon so oft versucht. And what did they achieve? Und was haben sie erreicht? Only changing faces. Lediglich die Gesichter haben sich verändert. And therefore there is a period of ebb. Und deswegen ist man jetzt in einer Ebbe. But at the same time, in this period, an even bigger explosion is being prepared. Aber gleichzeitig bereitet sich die nächste, noch größere Explosion vor. Because whether the masses want to or not. Denn ob die Massen wollen oder nicht, if they want to rebel or not, also ob sie eine Rebellion machen möchten oder nicht, they need to eat. Sie müssen trotzdem essen. And the word on the street in Egypt is, und man sagt in Ägypten, that the next revolution, dass die nächste Revolution, is a revolution of the hungry, wird eine Revolution der Hungrigen sein, which today encompasses a huge part of the Egyptian population. Und das beinhaltet einen riesigen Teil der ägyptischen Bevölkerung. Now, and also we should say that the Egyptian working class has never been defeated. This generation of the Egyptian working class has not been defeated in open struggle. Man sollte auch sagen, dass die gegenwärtige ägyptische Arbeiterklasse noch nie niedergeschlagen wurde. It's still intact. Its main organizations, whatever, you know, however small they are, still intact. Es ist immer noch intakt. Auch die, wenn auch kleinen Organisationen, sind immer noch intakt. And they remember what they did. Und sie können sich daran erinnern, was sie geschafft haben. They know what they're capable of. Sie wissen, wozu sie in der Lage sind. And that's the biggest fear of the capitalists. Und das ist die größte Angst der Kapitalisten. Because they don't know how to overcome this, how to defeat the working class. Denn die Kapitalisten wissen nicht, wie sie die Arbeiterklasse besiegen können. The government has no, you know, living forces behind it. die Regierung hat keinen großen Rückhalt. So the only reason for this temporary stability and equilibrium we see today. Also der einzige Grund für das gegenwärtige Gleichgewicht und Stabilität is because the masses are tired and temporarily disoriented. Ist weil die Massen müde sind und orientierungslos im Moment. And because the regime is not strong enough to give to take the masses up on a direct confrontation. Und weil die Regierung nicht in der Lage ist, sich auf eine direkte Konfrontation mit der Arbeiterklasse einzulassen. So we can say round one is finished. Also wir könnten sagen, die erste Runde ist fertig. But the game is not over. Aber das Spiel ist noch nicht fertig. Now, Iran is not much different than Egypt, you can say. Iran ist nicht viel anders als Ägypten. Except they never carried out a real revolution in this immediate period. Außer dass sie in der unmittelbaren Periode keine Revolution durchgeführt haben. But 40 years of dictatorship has completely corroded the Islamic regime. Aber 40 Jahre Diktatur hat stark an dem Fundament der islamischen Regierung genagt. See, the Islamic Republic came to power with an actual mass base. Die Islamische Republik kam an die Macht mit einer Massenbasis, mainly of rural petty bourgeois elements, vor allem von kleinbürgerlichen ländlichen Elementen, some parts of lumpens, you know, extreme poor shantytown dwellers, und Teile des Lumpenproletariats, Leuten aus den Slums. But what was their promise? Aber was war ihr Versprechen? It was an Islamic paradise on earth. Das Versprechen war ein islamisches Paradies auf Erden. It was a pure nation, eine reine Nation, where people could live in harmony, wo Menschen in Harmonie zusammenleben können, away from the impurities of capitalism, so to say. Weg von den Unreinheiten des Kapitalismus. But look at Iran today. Aber schaut euch Iran heute an. Poverty. Armut is 70% of workers live in poverty. 70% der Arbeiterklasse lebt in Armut. Because the minimum wage is below the poverty line. Denn der Mindestlohn ist unter der Armutsgrenze. Iran is one of the biggest countries in terms of prostitution per capita. Iran ist eines der Länder mit der höchsten Prostitutionsdichte. Enormous drug addiction problems. Es gibt riesige Drogenprobleme. Alcoholism. Alkoholismus. Unemployment has been steadily rising for the past 20 years. In den letzten 20 Jahren hat die Arbeitslosigkeit stetig zugenommen. And 90% of the working class are employed on what they call blank contracts. Und 90% der Arbeiterinnen sind auf sogenannten Blankoverträgen angestellt. Which is exactly what it sounds like. Das ist genau, wonach es tönt. It's no contract at all. Nämlich gar kein Vertrag. They have no rights whatsoever. Sie haben überhaupt keine Rechte. And they're just, in the words of Marx, is raw meat for exploitation. Und wie Marx es gesagt hat, das ist rohes Fleisch zur Ausbeutung. Now in 2009 there was a big movement in Iran. 2009 gab es eine große Bewegung in Iran. The Green Movement was the early stages of a revolutionary movement. Die grüne Bewegung war ein frühes Stadium einer revolutionären Bewegung. But the problem is that there wasn't any leadership to take the movement forward. Aber das Problem war, es gibt keine Führung, die Bewegung nach vorne bringen kann. Because of the lack of a workers' organization or any credible left organization in the country. Es gibt keine Arbeiterorganisation oder linke Organisation im Land. The main leaders of the movement became these liberal establishment party leaders, in fact, Mousavi and Karoubi. Und die Führung wurde von Mousavi und Karoubi übernommen. Das sind eigentlich die Führer der liberalen Parteien. Who had no intentions of overthrowing the regime. Und sie hatten keine Absicht, das Regime zu stürzen. While millions of people were on the streets being beaten up or killed by the police, fighting with all their had. Und während Millionen von Menschen auf der Straße gekämpft haben gegen die Polizei und getötet und niedergeknüppelt wurden. They kept reiterating. Hat die Führung immer wiederholt. We need to calm down and fight for peaceful reforms. Wir müssen uns beruhigen und für friedliche Reformen kämpfen. And in those reforms there was no actual reforms. Und in diesen Reformen gab es keine wirklichen Reformen. There was no actual proposal for actual democratic reforms. Es gab keine Vorschläge für demokratische Reformen. They said some things about, well, maybe we shouldn't bother people about the veils. Sie haben so gesagt, so ja, vielleicht können wir das mit den Schleiern etwas lockern. Talked a lot about privatization. Man hat viel über Privatisierung gesprochen. And they never managed to actually connect the movement with the working class. Aber sie haben es nie geschafft, die Bewegung mit der Arbeiterklasse zu verbinden. So therefore the movement ebbed and the regime became strengthened temporarily. Also ist die Bewegung wieder abgeflacht und das Regime wurde vorübergehend wieder stärker. Although it's completely riven with contradictions and splits and fights internally. Obwohl das Regime viele interne Widersprüche und interne Grabenkämpfe hat. But it managed to survive temporarily and this was also helped by the economic war that the United States was waging on Iran. Aber das Regime konnte überleben und der Wirtschaftskrieg, den die USA gegen den Iran geführt hat, hat dabei geholfen. Which were really brutal, more than any normal conventional war would have been on the people of Iran. Und dieser Wirtschaftskrieg war sehr viel brutaler als ein konventioneller Krieg gewesen wäre. But as long as this was going on, the regime could say, look, we're not the ones oppressing you. We're not the ones carrying out these measures. It's the U.S. Aber solange dieser Wirtschaftskrieg weitergeht, hat das iranische Regime sagen können, ja, schau, das ist nicht unser Problem, das ist nicht unsere Schuld. Die Amerikaner sind schuld. Also in the region, the role that Iran played and still plays to a certain extent is seen by many people as being more progressive than any other force. Und die Rolle, die Iran in dieser Region spielt, ist, dass viele Leute denken, ja, der Iran ist progressiver als andere Kräfte. Because while all the West and all the old established imperialist powers were lining up behind the most reactionary Islamic forces. Nämlich während der Westen und die alten Kräfte sich hinter den islamischen reaktionären Kräften aufgestellt haben. It was ironically the Islamic Republic of Iran, which was fighting for secular republics, the Assad regime and against imperialism. War es ironischerweise die Islamische Republik, die für säkulare Reformen gekämpft hat und gegen das Assad-Regime. And along with the victory that Iran actually gained in the Middle East and basically defeating the US, this gave the regime a certain amount of authority and stability. Und indem man den Kampf in der Region und gegen die Amerikaner gewonnen hat, hat es dem Regime eine gewisse Autorität gegeben. But you see, The story is not finished. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Because the masses has given up enormous has given up a lot of progress and has given up a lot of the wages and the livelihoods. Die Massen haben viel vom Fortschritt wieder abgegeben, insbesondere von ihrem Lebensstandard. Of course, the rich had retained their own positions. Während die Reichen natürlich ihren Reichtum und ihre Position behalten konnten. And now that there's a light at the end of the tunnel and there is a deal with the West and so on. Und jetzt, wo es ein Licht am Ende des Tunnels gibt und es einen Deal mit dem Westen gibt, people are saying we want our money back. Sagen die Leute ja, wir möchten unser Geld zurück. And the question of the democratic reforms and the democratic aspirations of the masses have not been solved either. Und die Forderungen nach demokratischen Reformen wurden auch nicht umgesetzt. The regime still has no real credibility amongst the masses. Das Regime hat nach wie vor kaum Glaubwürdigkeit bei den Massen. And it's aware of this. Und das Regime weiß das auch. In the previous presidential elections, and you see presidential elections in Iran are very stage managed. Und in der letzten Präsidentschaftswahl im Iran, und das sind so gut eingespielte Choreografien, all the candidates, although they represent different factions of the ruling class, but they're clearly vetted not to be too close to the masses or too left-wing or too radical. Dort haben alle Kandidaten, die gehören zwar zu verschiedenen Aspekten der Bevölkerung, aber sie sind ganz klar nicht Teile der Massen. But they were fighting like cats in a bag. Und sie haben gekämpft wie Katzen in einem Sack. Accusing each other, all of them were accusing each other of corruption, of carrying out austerity, of not, you know, thinking, not representing the masses and the poor. Sie haben alle gesagt, sie haben sich alle gegenseitig vorgeworfen, dass sie korrupt sind, dass sie Sparmaßnahmen durchführen und dass sie nicht für die Massen einstehen. And one of them, in one of these public debates, he's a real imbecile. He came out and really, honestly asked. Und einer der Kandidaten, der hat dort so ernsthaft eine Frage gestellt. Says, why is everyone acting like they're in opposition? Er hat gefragt, warum tut ihr alle so, als seid ihr Opposition? It's funny because he was a minister. Das ist lustig, denn er war ein Minister. Like he was in opposition. Und er hat so getan, als wäre er Teil der Opposition. Because no one wants to be related with the regime. Denn niemand möchte mit dem Regime in Verbindung gebracht werden. No one wants to be linked to the status quo. Niemand möchte mit der gegenwärtigen Situation in Verbindung gebracht werden. In the whole elections, there was not a single religious demand or slogan. Und in den ganzen Debatten gab es keinen einzigen religiösen Slogan oder eine Forderung. In fact, all the slogans were to a certain extent class slogans. Und alle Slogans waren mehr oder weniger Klassenslogans. Of raising livelihoods and living standards. Also die Lebensstandards zu heben zum Beispiel. And 20 years ago, this would have been impossible. Und vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. In fact, if you didn't have every single one of your demands being religious, then you would have been outcast. Wenn nicht jede einzelne Forderung, die man gestellt hätte, religiös gewesen wäre, dann wäre man ausgestoßen worden. But these people are reacting to pressures from below. Aber diese Menschen reagieren zu Druck von unten. The regime realizes that it cannot continue this way anymore. Das Regime hat eingesehen, dass es nicht so weitermachen kann wie bisher. It cannot keep things bottled up. Es kann die Dinge, den Druck nicht weiter deckeln. It saw what, you know, what repression and dictatorship led to during the Arab Revolution in Egypt and Tunisia. Das Regime hat gesehen, wozu Autoritarismus und Repression führt in Ägypten oder in Tunesien. And it needs to change course. Und sie müssen den Kurs ändern. But you know, there was a famous French historian, Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, das war so ein berühmter französischer Historiker. He once said the most dangerous moment for a regime is when it's trying to shift its weight from one leg to another. Er hat gesagt, eines der gefährlichsten Momente für ein Regime ist, wenn sie sich von einem Standbein auf ein anderes stellen. Because any opening up or any kind of giving democratic concessions in Iran. Denn immer, wenn man demokratische Zugeständnisse macht in Iran, will immediately lead to a whirlwind of class struggle. Wird sofort zu einem starken Wind von Klassenkampf führen. Just like in Egypt, a revolution of the hungry. Nämlich wie in Ägypten, eine Revolution der Hungrigen. People who have been holding back. Menschen, die sich bis jetzt zurückgehalten haben. Sacrificing, you know, for the defense of the nation. Sie haben Opfer gebracht, um Opfer für die Nation. And as soon as they get a chance to express what they want, they're gonna go for it. Aber sobald die Leute einen Lichtblick sehen, dass sie Forderungen stellen können, werden sie das auch tun. And this will open up a new revolutionary situation in Iran. Das wird zu einer neuen revolutionären Situation im Iran führen. Now, just to move on to Syria. Ich möchte zu Syrien kommen. Now the Syrian revolution was a very strong revolution to begin with. Die syrische Revolution war eine sehr starke Revolution am Anfang. In certain ways it was more advanced than the Egyptian and Tunisian revolutions. Gewissermaßen war es eine fortschrittliche Revolution als in Ägypten oder Tunesien. It was highly organized on a neighborhood level. Es war sehr organisiert, so in den Nachbarschaften zum Beispiel. It had defense committees which were under the control of the neighborhood committees. Man hatte Verteidigungskomitees, die diesen Nachbarschaftskomitees unterstellt waren. You had the embryos of a revolutionary state basically developing. Man hatte eigentlich den Embryo eines revolutionären Staates in Entwicklung. But the main problem was that the Assad regime still had certain bases of support within the country. Aber das Problem war, dass das Assad-Regime immer noch gewissen Rückhalt hatte im Land. Because of his past as a deformed worker state. Das kommt daher, dass es früher, also dass es ein degenerierter Arbeiterstaat ist. Which meant that it had a huge nationalized economy. Das hat bedeutet, dass es eine große öffentliche Wirtschaft gab, Industrie. And a relatively high level of welfare. Und hohe Level von Sozialleistungen. Which had been degrading since 1992. Und diese Sozialleistungen haben zwar seit 1992 abgenommen. With privatizations, etc. creeping in. Mit einer schleichenden Privatisierungswelle. But it hadn't developed to you know, fully within the cities and within the main base of the regime. Aber es hat sich nicht vollkommen entwickelt in den Städten, wo das Hauptstandbein des Regimes war. So when the revolution started, it started in the rural areas the most, where the majority of the poor people of the peasantry lived. Als die Revolution begonnen hat, hat es in den ländlichen Gebieten angefangen, dort wo auch die Bauern und die armen Leute lebten. who'd been hit mostly by privatizations, in fact, by the effects of the reintroduction of capitalism. Und diese Leute wurden am härtesten getroffen von der Privatisierungswelle, von der Wiedereinführung des Kapitalismus. And this meant that the working class was not on the side of the revolution. Und das hat bedeutet, dass die Arbeiterklasse nicht auf der Seite der Revolution war. And the revolution did not have a program to attract the working class. Und die Revolution hatte kein Programm, um die Arbeiterklasse anzuziehen. Syrian workers were willing to join the revolution. Die Arbeiterklasse von Syrien war bereit, der Revolution beizutreten. If the revolution gave them something to fight for. Falls die Revolution ihnen etwas gegeben hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt. But the leaders of the Syrian revolution were putting out very vague democratic demands. Aber die Führung der Revolution haben sehr vage demokratische Forderungen vorgebracht. They were calling for Western intervention. Man hat sich dafür eingesetzt, dass es Interventionen aus dem Westen gab. And the Syrian workers who had full employment, high living standards, free education, they were looking and saying, democracy introduced by the West. Maybe that's not a good idea. Und der Teil der Arbeiterklasse, die einen sicheren Job hatte, gute Sozialleistungen, die haben sich so gedacht, so ja, Demokratie aus dem Westen lieber nicht. What kind of democracy is that, like in Iraq? Also ja, was für eine Demokratie soll das sein, so wie im Irak? Or like in Turkey at best. Oder vielleicht so wie in der Türkei. Where the situation of the workers were far, far worse. Wo die Situation der Arbeiterklasse sehr viel schlechter war. And therefore, because of the lack of a correct a revolutionary program, the movement, how to say, was lured into a military confrontation. Und weil es nicht wirklich ein revolutionäres Programm gab, hat sich die revolutionäre Bewegung so in einen militärischen Konflikt reinziehen lassen. It drifted into a civil war. Es hat sich zu einem Bürgerkrieg entwickelt. And it opened up the path for other imperialist powers to intervene in the movement. Und es hat eine Möglichkeit geboten, anderen imperialistischen Mächten in die Revolution Einfluss zu nehmen, die Bewegung Einfluss zu nehmen. The US, Saudi Arabia, Turkey. Die USA, Saudi-Arabien und die Türkei. They thought this would be a quick job. Sie hatten gedacht, ja, das geht schnell, wenn wir da intervenieren. And they would kill two birds with the same stone. Und dass sie zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen können. On the one hand, they could shore up Iran, which is their traditional opponent in the region. Einerseits konnten sie sich gegen Iran stellen, das ihr traditioneller Feind in der Region war. And at the same time, they could cut through the Arab Revolution. Und gleichzeitig konnten sie der arabischen Revolution einen Stein in den Weg legen. They funded the most reactionary Islamist organizations. Man hat die reaktionärsten islamischen Organisationen finanziell unterstützt. Hijacked the movement and pushed it far to the right. Man hat die Bewegung übernommen und sehr nach rechts gedrückt. But you see, because of this, the Syrian masses rallied behind the Assad regime. Aber weil die syrischen Massen sich hinter Assad versammelt haben, because while the majority is not fond of Assad. Also die meisten haben sich hinter Assad gesammelt, obwohl sie eigentlich nicht allzu gut zu sprechen sind auf Assad. They're even less fond of these barbarians with knives and swords. Sie sahen es trotzdem als das kleinere Übel als diese Barbaren mit ihren Messern und ihren Schwertern. And this was what led to a prolonged civil war, which has basically destabilized the whole region. Das hat zu einem langgezogenen Bürgerkrieg geführt, der die ganze Region destabilisiert hat. It led to the rise of ISIS. Er hat zum Aufstieg von ISIS geführt, which on several occasions has been directly funded by the US itself or by the CIA. Und zu mehreren Zeitpunkten wurde ISIS direkt von den USA bzw. der CIA finanziert. And throughout the process, at least from Saudi Arabia, Qatar and other Gulf nations. Und während diesem ganzen Prozess, der auch Saudi-Arabien und Katar und andere Nationen betrifft. But it also became a threat to the general interest of the US in the region, because it destabilized the whole area. Aber letztendlich wurde es zu einer Bedrohung der generellen Interessen der USA, weil es die ganze Region destabilisiert hat. And you saw US imperialism go into a deep, deep crisis with enormous divisions coming up inside of it. Und wiederum hat das zu einer großen Krise im amerikanischen Imperialismus geführt, wo es jetzt auch Spaltung gibt. A part of US establishment wanted to withdraw from the Islamist camp. Teile des US-Imperialismus Establishments wollten sich aus diesem islamistischen Lager zurückziehen. They started supporting the Kurds. Dann haben sie angefangen, die Kurden zu unterstützen. But the Saudis and the Turks were not gonna do the same. Aber die Saudis und die Türken hatten das natürlich nicht vor. And neither was the CIA. Und die CIA wollte das auch nicht. So you in fact had a situation where there was a low intensity civil war going on between the CIA and Saudi and Turkish supported groups and the Pentagon and the Kurdish groups. Ja, das hat also dafür geführt, dass es so einen niederschwelligen Konflikt gab zwischen der CIA, Saudi-Arabien und der Türkei, die die Islamisten unterstützt hat auf der einen Seite und der amerikanischen Verteidigungsminister, das die Kurden unterstützt hat. In Iraq, they had to lean on Iranian-supported troops. In Irak musste man sich auf Truppen stützen, die Iran unterstützt haben. The Americans were incapable of coming out of this situation. Und die Amerikaner hatten keinen Ausweg aus dieser Situation. And Russia saw a chance to step in. Und Russland hat eine Chance gerochen. And deal a blow to US imperialism. Um dem amerikanischen Imperialismus also auszuwischen. On a relatively cheap basis, because they had Iranian-supported troops to do the work on the ground. Das war ein sehr kostengünstiger Angriff auf den US-Imperialismus, weil man konnte sich auf die Iraner stützen. And the result has been essentially a defeat for US imperialism in Syria. Und das Endresultat ist letztendlich, dass der amerikanische Imperialismus verloren hat. They wanted to overthrow Assad. Man wollte Assad stürzen. They wanted to insert their own puppet government. Man wollte ihre eigene Puppenregierung einsetzen. They wanted to push out Iran out of Syria and Iraq. Man wollte Iran aus Syrien und dem Irak verdrängen. The last one? Yeah. They wanted to push out Iran out of Syria and eventually Iraq. But they haven't achieved any of these things. Aber sie konnten nichts von diesen Zielen erreichen. And instead they were humiliated in Aleppo last year in December. Stattdessen haben sie sich in Aleppo blamiert. Where the US-backed troops were completely crushed. Und die Truppen, die von den USA unterstützt wurden, wurden niedergeschlagen. And the Americans were helpless to do anything about it. Und die Amerikaner konnten nichts dagegen tun. Now this reveals another process which is very important in the Middle East. Das zeigt einen weiteren Prozess, der sehr wichtig ist im Nahen Osten. Which is the decline of US imperialism. Nämlich der Niedergang des amerikanischen Imperialismus. Or rather the relative decline of US imperialism. Oder zumindest der relative Niedergang des US Imperialismus. You see, within this process there are two elements. In diesem Prozess gibt es zwei Elemente. On the one hand, there's the Iraq and Afghanistan wars. Einerseits den Irak-Afghanistan-Krieg. Which has meant that the American people are sick of more wars. Das bedeutet, dass die Amerikaner keine Lust mehr haben auf mehr Krieg. Another major operation is going to be met with enormous protest and a social movement in the US. Jede größere Kampagne der Amerikaner führt zu viel Widerstand der Massen in den USA. It also added to the enormous national debt of the US, which I think the state debt now stands at $20 trillion. Es würde auch dazu führen, dass es sehr viel neue Schulden gibt. Die gegenwärtige Schuldenniveau liegt bei etwa 20 Billionen Dollar. And this economic crisis is also exacerbated by the general crisis of world capitalism and of US capitalism. Und diese Wirtschaftskrise wird auch von der generellen Wirtschaftskrise weltweit verstärkt. Which means that the US does not have the resources to wage a major war again. Es bedeutet, dass die Amerikaner schlicht nicht die Ressourcen haben, um wieder einen großen Krieg anzufangen. And instead it's been attacking the conditions of the workers of the US itself. Stattdessen hat man die Lebensbedingungen der Amerikaner zu Hause angegriffen. There is enormous dissatisfaction and an extremely anti-establishment mood. Es gibt sehr viel Unzufriedenheit und eine Stimmung gegen das Establishment in den USA. And all of this has led to a deep political crisis. Und all das hat zu einer tiefen politischen Krise geführt. With a civil war basically in the US Congress. Es gibt sozusagen einen Bürgerkrieg im Kongress der USA. And even internally in the two main parties of the US ruling class. Und auch interne Konflikte innerhalb der beiden großen Parteien der USA. So because of these things, the US is incapable of intervening directly as it used to in the past. Aufgrund dieser Umstände ist die USA nicht in der Lage, direkt zu intervenieren, wie sie es früher tun konnte. It cannot put boots on the ground. Es ist nicht in der Lage, Truppen auf den Boden zu bringen. And therefore it's severely weakened in the way that it can intervene. Und deswegen ist es sehr eingeschränkt, wie sie überhaupt intervenieren können. Now that's why the Obama administration made a deal with Iran. Das ist der Grund, warum die Obama-Administration einen Deal mit dem Iran gemacht hat. Because essentially Iran is the strongest force on the ground there. Denn letztendlich ist Iran die stärkste Kraft auf dem Boden dort. And they would rather co-opt them than to push them away. Man wollte lieber mit ihnen zusammenarbeiten, als sie von sich abzuwenden. And more importantly, they didn't have a choice. Aber insbesondere hatten sie gar keine andere Wahl. They were essentially defeated. Denn im Grunde genommen sind sie besiegt worden. And they made a deal because the Iranians are equally interested in getting access to European and you know, the world market basically. Und sie haben einen Deal gemacht, denn der Iran ist sehr daran interessiert, Zugang zum Weltmarkt zu bekommen. But when Donald Trump came to power, aber als Donald Trump an die Macht kam, you know, and this is always exaggerated in Western media. Und das wurde immer etwas aufgebauscht von den Medien. This is a madman. Man hat ihm gesagt, ja, dieser Mann, der ist irre. To be honest, I don't think he's very mad. Also ich persönlich finde nicht, dass er wirklich irre ist. In relative terms. Relativ gesehen zumindest. Compared to the rest of the US ruling class. Wenn man ihn vergleicht mit dem Rest der amerikanischen herrschenden Klasse. He just exposes the real intellectual ability of the US ruling class. Er zeigt eigentlich nur, wie die intellektuellen Fähigkeiten der herrschenden Klasse wirklich sind. Which has been degraded over decades and decades. Diese Fähigkeit hat über Jahrzehnte abgenommen. Now he thought he's going to be the stronger man and show Obama how it's done. Und Trump dachte so, ja, ich zeige diesem Schwächling Obama, wie man das macht. He increased support for all these proxy groups they had in Syria. Er hat all diese Stellvertretergruppen in Syrien hat er gestärkt. He increased support for the Saudis and he helped the Saudi crown prince make a coup internally in Saudi Arabia. Er hat die Saudis gestärkt und er hat dem Prinzen geholfen, dass er das intern vertreten kann. Said we're going to stand by our allies. Einen Coup machen kann in Saudi Arabien und er hat gesagt, wir stehen zu unseren Verbündeten. And he launched these 50 missiles on a Syrian field basically. Und er hat 50 Raketen nach Syrien geschickt, irgendwo ins Nirgendwo. Which didn't hurt anyone really. Aber das hat nicht wirklich jemanden gestört. But he thought that by showing force, then he could give, you know, fight his way back in and get a better deal. Aber Trump hat gedacht, indem er die Muskeln zucken lässt, kann er einen besseren Deal aushandeln. But only 1 month later, aber nur einen Monat später, the whole CIA program of supporting Islamic groups in Syria was shut down. Wurde das CIA-Programm zur Unterstützung von islamischen Gruppierungen im Iran eingestellt? Oh, in Syria. Ah, in Syrien. Entschuldigung. Did I say Iran? I meant Syria. And gradually, the U.S. has been withdrawing from throughout Syria, except for the Kurdish-controlled areas. Langsam hat sich die USA von allen Gebieten von Syrien zurückgezogen, außer den von den Kurden kontrollierten Gebieten. And they're cutting their losses. Und man hat eine Schadensbegrenzung betrieben. So they're doing exactly what Obama was doing before. Also sie haben genau das gemacht, was Obama zuvor gemacht hat. The only added thing is Trump's clowning act. Das einzige, was der Unterschied war, war dieses Theater, das Trump gemacht hat. Which is important because it actually adds to the crisis. Und das ist wichtig, denn es verstärkt die Krise. Because you see, if a man is stuck in quicksand, denn wenn ein Mann sich im Treibsand befindet, it's not good to move around a lot. Ist es keine gute Idee, sich zu bewegen. You're gonna sink faster. Denn dann werdet ihr schneller einsinken. And by Trump doing all these things, he's in fact undermining the position of the US even more in the eyes of its former allies and opponents. Und Trumps Aktion hat die Stärke der USA untergraben in den Augen der Verbündeten und der ehemaligen Verbündeten. Yes. And that is the objective situation which forces the hands of the US politicians. Das ist die objektive Situation, die die amerikanische herrschende Klasse in Zugzwang bringt. Which leaves extremely narrow limits for their maneuvering. Und man hat ihnen sehr wenig Spielraum gelassen, in dem sie sich bewegen können. And this is in fact not just a decline of US imperialism, but this is also the gradual decomposition of the old world order, which was based on US imperialism. Es ist nicht nur der Niedergang des US-Imperialismus, es ist auch eine Auflösung der alten Weltordnung, die eigentlich auf dem US-Imperialismus aufgebaut war. It doesn't mean that there's going to be another power as strong as the US tomorrow. Das bedeutet nicht, dass morgen plötzlich eine neue Supermacht stärker oder gleich stark ist wie die USA. It doesn't mean that there's going to be World War III. Es bedeutet nicht, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. But it means that there, on the one hand, some countries can play a bigger and more independent role against the US. Aber es bedeutet, dass einerseits gewisse kleine Länder gegen den US-Imperialismus antreten können, such as Iran, zum Beispiel Iran. And on the other hand, other former allies of the US are also taking a more independent role. Und auf der anderen Seite nehmen ehemalige Verbündete der USA eine unabhängigere Rolle ein. Such as Turkey on the one hand, which is now allying with Russia. Zum Beispiel Türkei, die sich jetzt auf die Seite der Russen stellt. But more importantly, Saudi Arabia, which is really desperate in this situation. Aber eigentlich noch wichtiger, Saudi-Arabien, die sind nämlich sehr verzweifelt. Because it, as a nation and as a country, it's also disintegrating under the impact of declining US imperialism. Denn als Nation sind sie auch, befinden sich in einem Niedergang aufgrund des Niedergangs des US-Imperialismus. The Saudis have been completely desperate in the past period. Die Saudis waren in der vergangenen Periode sehr verzweifelt. They've been desperately trying to turn back time. Sie haben verzweifelt versucht, die Uhr zurückzudrehen. To a time where Iran was bottled in or kind of, you know, restrained by the Iraqi army. Zu einer Zeit, wo der Iran eigentlich in Schach gehalten wurden von der irakischen Armee. And with the Saudis and along with the Israelis dominated the region. Und als die Saudis zusammen mit den Israelis die Region dominieren konnten. They poured billions and billions of dollars into the civil war in Syria, in Yemen. Also in Lebanon. Man hat Milliarden von Dollars in den Bürgerkrieg in Syrien, Jemen und auch im Libanon gesteckt. Supporting the most reactionary groups. Man hat die reaktionärsten Gruppen unterstützt. In order to limit Iranian influence. Um den iranischen Einfluss zu begrenzen. And to kind of break their own decline. Und um ihren eigenen Niedergang aufzuhalten. But they haven't achieved anything. Aber sie haben nichts auf die Reihe gekriegt. In all of these countries, Iran are now stronger than it was ever before. In all diesen Ländern ist der Iran heute stärker, als er je zuvor war. Over the past month, Turkey has been preparing an invasion of northwestern Syria, which is a place where Al-Qaeda, i.e. Saudi proxies, control the area. Im letzten Monat hat die Türkei einen Angriff auf den Nordwesten Syriens geplant oder vorbereitet. Das ist eigentlich so die Hochburg von Al-Qaida und anderen Gruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden. So Turkey is moving directly against Saudi proxies in a deal they made with the Iranians and the Russians. Also die Türkei geht gegen Saudi, also gegen Stellvertreter der Saudis vor, indem sie einen anderen Deal gemacht haben. In Yemen, the Houthis that the Saudis are fighting for are stable and strong. They haven't, you know, deteriorated to a large, to a big extent. In Jemen sind die Houthis nach wie vor stark. Das sind eigentlich die von den Saudis unterstützt werden. And meanwhile, the Saudi coalition, what's that? Sorry? The Houthis are the ones that the Saudis are fighting, They're not really winning. Okay, also die Saudis kämpfen gegen die Houthis, aber die Houthis sind eigentlich den Kampf am Gewinnen. On the other hand, the Saudi coalition is completely disintegrating. Gleichzeitig ist die Koalition der Saudis sich komplett am Auflösen. Because the Saudis don't have their own soldiers. Denn die Saudis haben keine eigene Armee. They lean on Emirati troops. Man stützt sich auf Truppen der VAE, which are mainly Colombian mercenaries, really. Das sind eigentlich kolumbianische Söldner. But they're not really interested in fighting the Houthis anymore because Al-Qaeda is now becoming a bigger threat to them. Aber sie haben sowieso nicht wirklich mehr Lust, gegen die Houthis zu kämpfen, weil Al-Qaeda zur größeren Bedrohung wird. And meanwhile, Al-Qaeda is gaining influence in the Saudi coalition. Und die Al-Qaeda gewinnt gleichzeitig an Einfluss in der Saudi-Koalition. They have their own interests. Sie haben ihre eigenen Interessen. And the only real Yemeni groups which are participating in this war are not really interested in the north. They want their own southern Yemen state. Und die Gruppen, die im Konflikt in Jemen involviert sind, haben kein wirkliches Interesse am Norden von Jemen. Sie möchten einfach ihr Gebiet im Süden. So this war that the Crown Prince invested enormous authority and money in has been lost essentially. Also dieser Kampf, dieser Krieg, der, in den der Kronprinz sehr viel Geld investiert hat, ist im Grunde genommen verloren. And this will lead to a huge crisis in Saudi Arabia at some point. Und das wird zu, früher oder später zu einer riesigen Krise in Saudi-Arabien führen. In these conditions, Qatar is playing a more independent role. Unter diesen Umständen spielt Katar eine unabhängigere Rolle. Before, the small island used to be more or less very closely aligned to Saudi interests. Früher war diese kleine Halbinsel ziemlich genau auf der Linie der Saudis. But it's been aligning more and more with Iran, with Turkey. Aber man ist inzwischen immer mehr auf der Linie von Iran oder der Türkei. Also it supports groups which are opposed to Saudi-supported groups in the region. Außerdem unterstützt Katar Gruppen, die gegen andere Gruppen, die von den Saudis unterstützt werden, kämpfen. And a few months ago, the Saudi crown prince, which is really the king, because I think the father is like he's lost his mind. Und vor ein paar vor kurzer Zeit da hat der saudische Kronprinz und dieser Kronprinz ist eigentlich der König, denn der Vater des Kronprinzes, der eigentliche König, ist nicht mehr ganz dicht. He decided to draw a line in the sand in front of Qatar. Er hat sozusagen eine Linie im Sand vor Katar gezogen. Saying you're with us or against us. Und er hat gesagt, ihr seid entweder mit uns oder gegen uns. You have to stop supporting. You have to. Stop funding Al Jazeera. Man hat gesagt, ihr müsst aufhören, Al Jazeera zu finanzieren. Stop trading with Iran. Aufhören, mit Iran zu handeln. Kick out Turkish troops from your soil. Er müsst die türkischen Truppen von eurem Land wegjagen. And basically, the Qataris said, "Well, we're not going to do that." Und die Qataris, die haben dazu gesagt, so, nein, werden wir nicht machen. The Saudis imposed a series of sanctions, very heavy sanctions. Das hat dazu geführt, dass die Saudis sehr heftige Sanktionen ausgesprochen haben. But that just pushed Qatar further into the arms of Iran and Turkey. Aber das hat Katar lediglich in die Arme vom Iran und der Türkei geschickt. And Saudi Arabia has been incapable of doing anything against it ever since. Und Saudi Arabien war seither nicht in der Lage, etwas dagegen zu tun. And this is in fact a continuation of the regional conflict which is going on. Das ist einfach eine Fortführung der regionalen Konflikte, die es schon lange gibt. With Turkey and Iran as the rising powers. Und die Türkei und der Iran sind die aufsteigenden Mächte. And Saudi Arabia as a declining one. Und Saudi-Arabien ist auf dem absteigenden Ast. But now this conflict has moved closer to the heart of Saudi Arabia itself. Aber nun ist der Konflikt näher am Herzen von Saudi-Arabien selbst. Now, and the main reason of this is that Saudi Arabia is an artificial nation. Und der Hauptgrund dafür ist, dass Saudi-Arabien eine künstliche Nation, ein künstliches Land ist. It has an enormous army, an extremely expensive army. I think it's the fourth most well-equipped army in the world. Es hat eine riesige, eine starke Armee, aber auch eine sehr teure Armee. Es ist, glaube ich, das am viertbesten ausgerüstete Armee der Welt. But it has no one to fight for it. Aber es gibt niemanden, wofür sie kämpfen können. The state ideology of Saudi Arabia is Wahhabism. Die Staatsideologie von Saudi-Arabien ist Wahhabism. It's what's being taught in the universities, in the schools, in the TV every single day. Das wird in den Schulen, den Universitäten und im Fernsehen jeden Tag gelehrt. Which calls for a caliphate, not a kingdom. Und es verlangt ein Kalifat, kein Königreich. So that's what the youth of Saudi Arabia is being educated in that this king is illegitimate in reality. Also im Grunde genommen hat man der Jugend beigebracht, dass der König keine Legitimität hat. And for many years they made a deal that as long as the Wahhabis they get their billions and they can, you know, do the work in Pakistan, Afghanistan, now in Syria, in Iraq, as long as they don't, you know, they keep peace at home, that's, it's all good. Und es gab da so einen Deal, so dass die Wahhabis eigentlich im Ausland, da können sie tun und lassen, was sie möchten, solange sie den Frieden zu Hause beibehalten. But this Frankenstein monster is growing and this cancer is growing closer to the heart. Aber dieses Frankenstein monster dieser Krebs ist am Wachsen und kommt immer näher ans Herz. And at the same time there's the youth which are also sick of the kingdom and of the despotism and of the authoritarian rule. Und gleichzeitig gibt es die Jugend, die Schnauze voll hat von diesem Despotismus und diesem Autoritarismus. There are the Shias, which is a huge minority, which are extremely oppressed. Es gibt die Shias, das ist eine Minderheit, aber eine sehr große Minderheit, die stark unterdrückt wird. And there is a series of tribes, which is really the only base that the regime has, which is kept up by bribes, basically. Und es gibt eine Reihe von Stämmen und diese Stämme sind eigentlich die einzige Unterstützung, die das Regime hat. Und das erreicht man einfach, indem man die besticht. So no one remains to actually fight for this country. Also bleibt eigentlich niemand mehr übrig, der bereit ist, für dieses Land zu kämpfen. Everyone is against the regime. Denn alle sind gegen das Regime. But as long as the US imperialism was strong, aber solange der US-Imperialismus stark war, under its umbrella this puppet nation could exist. Hat sich dieser Stellvertreterstaat sich einfach unter diesem Schirm des Schutzes verstecken können. The US needed Saudi oil and it needed Saudi reactionaries to carry out their dirty work in the region. Die USA, sie brauchten das Öl von Saudi-Arabien und sie brauchten Leute in Saudi-Arabien, die die Drecksarbeit in der Region machen. But they don't need that anymore. They don't need the oil anymore because they're the biggest, one of the biggest oil producers of the world themselves. Aber die USA braucht das Öl nicht mehr. Die USA ist inzwischen einer der größten Ölproduzenten überhaupt. At least Saudi Arabia is not as important as it used to be for them. Oder zumindest ist Saudi Arabien nicht mehr so wichtig, wie es einmal war. In fact, now they can't control them in countries like Syria and Iraq. Und man ist nicht mehr in der Lage, sie in Ländern wie Syrien oder Irak zu kontrollieren. And meanwhile, the crisis of capitalism has meant the collapse of oil prices. Und gleichzeitig hat die Krise des Kapitalismus zum Zusammenbruch des Ölpreises geführt. So the money which was used to keep up this network of patronage is disappearing. Also eigentlich dieses Netzwerk von Patrons, das es dort gab, ist zusammengebrochen. So everything which used to hold up this country is disappearing. Also ist alles, was dieses Land über Wasser gehalten hat, ist dann verschwinden. The reasons for its existence are disappearing. Die Gründe für die Existenz des Landes sind dann verschwinden. And so at some point the country will itself. Und früher oder später wird das Land als solches auch verschwinden. Now, meanwhile, the destruction of the Iraqi army. Gleichzeitig ist die Zerstörung der irakischen Armee. This upset the on the one hand it upset the regional power balance. Hat zu einer Auflösung des Gleichgewichts der Kräfteverhältnisse geführt. As I said, especially Iran was strengthened and Saudi Arabia was weakened. Wie gesagt, der Iran ist stärker als zuvor und Saudi Arabien ist schwächer. But it also led to an extreme spiral of sectarianism and fundamentalism. Es hat aber auch zu einer Spirale von Sektierertum und Fundamentalismus geführt. There was no Al-Qaida in Iraq before this. Im Irak gab es früher keine Al-Qaida. Sectarian animosity, animosity between the different the Sunnis and the Shias and the Kurds were on a very low level, if even existing really. Und die sektiererischen Konflikte, offenen Konflikte zwischen den Shias und den Sunnis und anderen waren auf sehr tiefem Niveau. Doesn't mean that certain areas weren't oppressed, but in between the peoples there was brotherhood. The Iraqi nation was one nation. Das hat nicht bedeutet, dass es nicht Repression gab oder so, aber die Leute unter sich haben sich als eine einheitliche Nation gefühlt. But that's been completely destroyed by US imperialism. Aber das wurde komplett zerstört vom US-Imperialismus. Yes. And we have now, in fact, the de facto disintegration of Iraq. Und wir haben jetzt eine de facto Disintegrierung des Iraks. And in the Kurdish areas, this is having a profound effect. Und in den kurdischen Gebieten hat das sehr weitreichende Auswirkungen. Kurds used to see themselves as Iraqis. Die Kurden haben sich früher als Irakis gesehen. But the new generation doesn't even speak Arabic anymore. Aber die neue Generation spricht nicht einmal mehr Arabisch. 95% of Kurds in a recent study is against the Baghdad government. Gemäß einer neuen Studie sind 95% der kurdischen Jugend gegen die Bagdad-Regierung. And different Kurdish militias have been very effectively fighting ISIS for the past 4 years. Und mehrere kurdische Milizen haben sehr effektiv gegen den IS gekämpft. And so while the old states are disintegrating, und während sich die alten Staaten am Auflösen sind, the Kurdish independence has been put on the agenda. Hat man die kurdische Unabhängigkeit wieder aufs Programm gesetzt. And on Monday there's been a call for an independence referendum in Iraqi Kurdistan. Am Montag gab es einen Aufruf zu einem Referendum für ein unabhängiges Kurdistan. But while the Kurds were useful when they were doing they were cleaning up after the Americans basically fighting ISIS. Die Kurden, die waren nützlich, weil sie eigentlich das Puff, das die Amerikaner zurückgelassen haben, also ISIS bekämpft haben. They were being used as cannon fodder instead of Americans really. Man hat sie als Kanonenfutter benutzt, damit man keine Amerikaner dafür einsetzen muss. But suddenly if the same Kurds actually want to decide their own fate is no longer acceptable. Aber jetzt, wo die Kurden fordern, dass sie ihr Schicksal selbst bestimmen können, findet man das nicht mehr so toll. And there's been almost every single major power has been lining up against this referendum. Und jede große Macht hat sich eigentlich gegen dieses Referendum gestellt. The Americans, the British, the UN. Die Amerikaner, die Briten und auch die UNO. Turkey, which has been feeding Kurdish nationalism for a period against the Baghdad regime. Und auch die Türkei, die eigentlich den kurdischen Nationalstolz, Nationalismus gefördert hat, um gegen Baghdadi zu kämpfen. The Iranians used to support Kurdish nationalists against the Saddam regime before that. Und die Iraner haben kurdische Nationalisten unterstützt, um gegen das Saddam-Regime zu kämpfen. But today, seeing this independence vote, they've been raining a hail of threats, of military action, of sanctions. Aber seit sie eine unabhängige Rolle einnehmen, droht man ihnen mit Sanktionen und militärischen Schlägen gegen sie. And so has the Baghdad government. Und so hat auch das Bagdad-Regime. And that's supposed to make the Kurds feel welcome in Iraq. That's supposed to make the Kurds feel a part of Iraq. Das soll dazu führen, dass die Kurden sich als Teil von Irak sehen. Now, the main problem is that Masoud Barzani, the president of Iraqi Kurdistan, is not going to solve anything. Das Hauptproblem ist aber, dass der Präsident von Irak und Kurdistan nicht in der Lage sein wird, diese Probleme zu lösen. Barzani is an extremely dirty tribal affiliated person. Barzani, wie der heißt, ist ein Mensch, der sehr stark auf Seiten der Stämme steht. He was elected president in 2009. Er wurde 2009 zum Präsidenten gewählt. His term ran out in 2013. Und seine Amtszeit ist 2013 ausgelaufen. He pushed through to have it temporarily extended 2 years. Er hat es geschafft, die Amtszeit um 2 Jahre zu verlängern. Which is unconstitutional. Das ist gegen die Verfassung. What did he push for? So he have his presidency extended. And since then he's just refused to leave. Und seither hat sich einfach geweigert, von seinen Posten niederzutreten. He completely dominates the state structures in Iraqi Kurdistan through a network of nepotism, patronage, his family, tribes and all this. Und er steht nach wie vor eigentlich an der Spitze dieses Regimes oder hat den Einfluss darauf. Das macht er so eben mit Nepotismus oder auch so eben mit Leuten, die er auch kennt. An extremely corrupt system which has very little legitimacy in the eyes of the Kurdish masses. Und das ist ein sehr korruptes System, das eigentlich kaum Legitimität in den Augen und auch keine Autorität in den Augen der Kurden hat. He's carried out austerity measures. He's effectively halved state expenditures. Er hat brutale Spaßnahmen durchgeführt. Er hat und Sparmaßnahmen durchgeführt. Er hat die Staatsausgaben die Hälfte gekürzt. And he's lost all authority in reality. Und in der Realität hat er all seine Autorität verloren. Which is why he's called this referendum. Das ist der Grund, warum er zu diesem Referendum aufgerufen hat. And Barzani has actually played with the idea of independence, and the Barzani family has done that for more than 50 years. Und Barzani hat schon auch mit dem Gedanken gespielt, sich unabhängig zu machen. They call for independence. Sie rufen zur Unabhängigkeit auf. They mobilize the masses. Sie haben die Massen mobilisiert. And then they make a deal with Baghdad or whichever power is there. Und dann haben sie mit Bagdad einen Deal gemacht oder was für auch immer eine Macht um dort ist. And they've worked with every single intelligence agency in the region. Und man hat mit jedem Geheimdienst in der Region zusammengearbeitet. But seeing that the war was coming to an end and people were starting to, you know, would probably want some elections at some point. Aber als man gesehen hat, dass der Krieg sich dem Ende zuneigt und die Leute dann wahrscheinlich irgendwann mal wählen möchten. To polarize the situation and create this kind of siege mentality is rallying the Kurdish people behind himself. Und man hat dann, um so eine Mobilisierung zu schaffen, um die Kurden auf seine Seite zu bringen. Now, the only group with real legitimacy in Iraqi Kurdistan amongst the youth and the workers. Die einzige Gruppe, die Autorität bei der Jugend und den Kurden hat, in Irak Kurdistan. At least amongst the advanced guards. Zumindest in den fortschrittlichen Schichten. Are the PKK affiliated groups. Sind die Gruppen, die mit PKK in Verbindung stehen. They have a million different names, but I'll just call them all PKK now. Es gibt eine Million verschiedener Namen, aber ich nenne jetzt einfach mal PKK. In what PKK. In Syria they call PYD, YPG, YPJ. You know, so there's many more of those. Also in Syrien, da nennt man sie PYD oder YPG oder was auch immer. Now, when the Assad regime, in the beginning of the Syrian revolution, the Assad regime pulled out of northern Syria. Am Beginn der syrischen Revolution hat das Assad-Regime sich aus dem Norden Syriens zurückgezogen. And this created a vacuum in which this, the PKK organizations could step in. Das hat ein Vakuum geschaffen, in das die PKK reingehen konnte. And they implemented this, they implemented these democratic institutions. They called it communalism system. Man hat diese demokratischen Institutionen eingeführt, den sogenannten Kommunalismus. They set up a people's army, essentially, of the YPG. Man hat eine Volksarmee, die YPG, geschaffen. And on the basis of fighting for a homeland and against sectarianism on a democratic platform, they actually became the most efficient fighting force in Syria. Und auf der Grundlage von einer demokratischen Organisation, die für das Heimatland kämpft, wurden sie zu einer der schlagkräftigsten Kräfte in der Region. In Turkey, at that time, which where the class struggle was coming, was rising, it had a major effect and led to the rise of the HDP, which is also within the same movement. Und gleichzeitig hat dieser Kampf in der Türkei dazu geführt, dass zum Aufstieg der HDP, der ist auch Teil dieser Bewegung. In Iraq, when ISIS was attacking Mount Sinjar, the PKK was the only people who came to the rescue of the Yazidis there. Als im Irak die ISIS Mount Sinjar angegriffen hat, waren die Kurden die einzigen, die kamen, um den Leuten zu helfen, also um für sie zu kämpfen. Which led to the setting up of a relatively large Yazidi or PKK affiliated organization. Und das hat zu einer verbündeten Organisation der Yazidi geführt, die eng zur PKK steht. And a huge rise of authority for the PKK amongst the Iraqi youth and workers. Und es hat zu einer großen Aufstieg von der Autorität der PKK bei den irakischen Jugend geführt. And in effect, the PKK essentially controlled an area which went from the Iranian border, the whole southern border of Turkey, almost all the way towards the Mediterranean. Und das hat dazu geführt, dass die PKK ein Gebiet kontrolliert, das vom Norden des Iran über eigentlich die ganze Länge der Türkei geht, eigentlich bis hoch zur Mediterranen. This was an incredible, it could have been an incredible platform to wage a revolutionary war in Turkey, in Syria, in Iraq. Das hätte eine unglaubliche Plattform sein können, um einen revolutionären Kampf aufzuziehen in der Türkei, Syrien, Iran und Irak. But unfortunately, the leadership of the movement began to compromise on many things. Aber leider hat die Führung der Bewegung angefangen, Kompromisse einzugehen in vielen Aspekten. For instance, in Turkey, just when Erdogan started a nationalist sectarian civil war against the Kurds. Zum Beispiel in der Türkei, als Erdogan einen sektierischen Kampf, einen Bürgerkrieg gegen die Kurden angefangen hat. The HDP joined his provisional government. Ist die HDP der Übergangsregierung beigetreten. At the same time, the PKK refused to arm the masses who were fighting in southeastern Turkey. Gleichzeitig hat sich die PKK im Südosten des Landes geweigert, die Massen zu bewaffnen. Because on the one hand, they didn't want to alienate the Americans, and on the other hand, they were trying to reach a compromise, reach a deal or negotiations with the Turkish regime. Einerseits wollte man die Amerikaner nicht abschrecken mit dieser Handlung, und gleichzeitig wollte man einen Deal mit den Türken abschließen, mit dem türkischen Regime. In Syria they've been working very closely with the Americans. In Syrien hat man sehr eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Which has a series of bases in the Kurdish areas. Und die USA hat eine Reihe von Basen auf dem türkischen Gebiet. But they've also PKK-Gebiet. They've also allowed Russian troops into their areas. Und sie haben auch den russischen Truppen erlaubt, sich einzumischen. Assad regime troops into some areas. Man hat Assad regime Truppen erlaubt, sich einzumischen. Pushed by the Americans, they've allied themselves with some really dirty so-called Free Syrian Army militias. Und unter dem Druck der Amerikaner hat man sich mit sehr korrupten und fragwürdigen Gruppierungen von den Freien Syrischen Armee, wie sie sich die genannt haben, zusammengeschlossen. And they've set up an alliance with a tribal force of the Shammar tribe. Und man hat mit gewissen Stämmen, dem Shammar-Stamm, hat man sich verbündet. Which stands for everything that the, you know, the Rojava revolution doesn't. Und das steht für all das, wofür sich die Rojava gestellt hat. Now, even a few months ago, when Saudi Arabia was fighting against Qatar, they actually extended publicly a hand towards Saudi Arabia, saying, "We can cooperate with you." Als Saudi-Arabien gegen Katar gekämpft hat, haben die Kurden gesagt, haben ihnen die Hand gereicht und gesagt, ihr könnt mit uns kämpfen. And in Iraq today, in the Iraqi referendum, they've been refusing to take a clear position. Und heute im irakischen Referendum hat man sich geweigert, eine klare Position einzunehmen. Because the Kurdish affiliated groups have worked very closely with Shia and Iranian aligned groups. Denn die kurdennahen Gruppen haben sehr eng mit Shia und Gruppen, die nahe am Iran stehen, hat man sie zusammengearbeitet. And because they don't want to upset these tactical alliances, they basically refrain from taking a clear position. Und weil man diese taktischen Allianzen nicht aufs Spiel setzen möchte, hat man sich geweigert, eine klare Position einzunehmen. But this, in the eyes of the Kurdish masses, this puts them in the opposite camp. Aber in den Augen der kurdischen Massen hat man wahrgenommen, dass sie gegen das Referendum sind. Now, when you fight a revolutionary war, of course, you should use tactically you should use the divisions between the big powers. Wenn man einen revolutionären Kampf führt, sollte man die Spaltungen der Gegner natürlich taktisch nutzen. But there are limits to this. Aber natürlich auch nicht ohne Grenzen. By opening up their land and the politically and militarily opening up for all these powers to have an influence on them. Wenn man es erlaubt, im eigenen Land den fremden Kräften politische und militärischen Einfluss zu nehmen, they're undermining the position of the Kurds in the future. Dann untergräbt man die Gruppe der Kurden in der Zukunft. Because small nations are only small change in the fights between big powers. Denn kleine Nationen haben nur einen kleinen Einfluss auf die Kämpfe der großen Nationen. And once ISIS is finished and there's going to be a deal about the Syria. Und sobald ISIS besiegt ist und es einen Deal zu Syrien gibt, the Kurds are the main thing that the Americans will try to sell. Werden die Kurden der Hauptaspekt sein, gegen den die Amerikaner sein werden. And several layers of the US ruling class has already aired this. Und mehrere Schichten der amerikanischen herrschenden Klasse hat das auch schon angekündigt. Now the Kurdish people can only rely on the masses, on the oppressed working masses of the region. Und die Kurden können sich eigentlich nur auf die unterdrückten Massen der Region stützen. The only way to actually achieve a homeland, which they have every right to, die einzige Möglichkeit, ein Heimatland zu schaffen, zu dem sie auch ein Recht haben, is by breaking the states that they're fighting on class lines. Ist, wenn man die Kämpfe entlang Klassenlinien führt. In Iraq there is enormous sympathy with the Kurdish masses amongst the Arabs. Im Irak gibt es sehr viel Sympathien mit den Kurden. Those are the people that they should ally with, not the rulers. Und die Kurden sollten sich mit diesen Leuten verbinden, nicht mit den Führungen. And also in Turkey, where the only way to actually achieve, how to say, to break the Erdogan regime is to break it on class lines. Und auch in der Türkei ist die einzige Möglichkeit, dass das Erdogan-Regime zu stürzen ist, wenn man den Kampf entlang von Klassenlinien führt. Now, Erdogan came to power about 15 years ago. Erdogan kam etwa vor 15 Jahren an die Macht. He represented a different wing of the ruling class. Er hat einen anderen Flügel der herrschenden Klassen repräsentiert. The Anatolian ruling class. Die anatolische herrschende Klasse. But he had clean hands as opposed to the traditional ruling wing, which had been overseeing a dictatorship in the 80s and a very corrupt regime in the 90s. Aber er hatte eine reine Weste, was die andere Teile der herrschenden Klasse anbelangt, die damals die Diktatur in den 80ern unterstützt hat. So he was seen as a democrat and as a pure, you know, pious person. Also Erdogan wurde als frommer Mensch und als Demokrat wahrgenommen. But the Anatolian ruling class is everything but that. Aber die anatolische herrschende Klasse ist nichts von dem. They have great ambitions of reviving a new neo-Ottoman empire. Man hat Ambitionen, das alte ottomanische Reich wieder aufleben zu lassen. But as long as there was an economic boom which Turkey had in the first years, All of these things was really brushed aside. Aber solange es einen wirtschaftlichen Aufschwung gab, und das gab es in den ersten Jahren, haben sich all diese Widersprüche eigentlich zur Seite gedrängt, sind alle Widersprüche zur Seite gedrängt worden. The Turkish GDP grew by five times, like fivefold. Der türkische BIP ist um den Faktor 5 gewachsen. Imagine being within 10 years be living in an extremely remote village in Anatolia, like, you know, like people have for hundreds of years, and suddenly be living in the most modern, almost European living standards. Stellt euch vor, ihr lebt irgendwo auf dem Land mit sehr tiefen Lebensstandards, und innerhalb von 5 Jahren ist euer Lebensstandard fast ebenbürtig mit dem von Europa. Even though in relative terms the ruling class was still cashing in even more than before. Obwohl relativ gesehen die herrschende Klasse immer mehr sich unter den Nagel gerissen hat. But the workers felt that their lives were advancing. Aber die Arbeiterklasse hatte das Gefühl, dass es in ihrem Leben Fortschritte gibt. And in fact, a whole new layer of the working class was created. Und es gab eine komplett neue Schicht in der Arbeiterklasse. The working class went from 22% to 46% of the population. Die Arbeiterklasse hat sich von 22% der Bevölkerung auf 46% der Bevölkerung ausgedehnt. There was an enormous urbanization. Es gab eine enorme Urbanisierung. And the first cracks in this picture appeared in 2013 around the Gezi Park movement. Und die ersten Risse in diesem Bild haben sich gezeigt 2013 mit der Gezi Park Bewegung. Where the Turkish economy also had a slight dip. Wo auch die türkische Wirtschaft einen kleinen Schlag hinnehmen musste. But that movement again, because of a lack of a leadership, it fizzled out. Aber diese Bewegung auch hier, weil es keine Führung gab, ist ins Nichts gelaufen. Afterwards it led to the development of the HDP, the Kurdish based party that I talked about before. Später hat es zur Entwicklung der HDP, der kurdisch basierten Partei geführt, wie ich schon erwähnt habe. Which rose on the basis of a radical rhetoric. Und die HDP ist mit einer radikalen Rhetorik aufgestiegen. On a class-based rhetoric, really. Auch auf einer klassenbasierten Rhetorik. For the first time since the 70s, it unified the Kurdish and the Turkish youth and workers. Zum ersten Mal seit den 70er konnte man die kurdischen und die türkischen Jugend konnte man vereinen. And in the context of the declining of the establishment parties, the HDP grew to about 13% of the votes. Und die HDP konnte auf 13% Stimmen aufsteigen, auch insbesondere weil die anderen Parteien im Niedergang waren. And even bigger layers were looking to the HDP. Und immer größere Schichten haben sich zur HDP, auf die HDP hingeschaut. And it became an existential threat in every way to the Erdogan regime. Und die HDP wurde zu einer existenziellen Bedrohung in jedem Aspekt für Erdogan. Which is why he began a sectarian civil war against the Kurds. Und deswegen hat einen sektierischen Bürgerkrieg gegen die Kurden angefangen. To whip up nationalism. Er hat den Nationalismus hervorgebracht. Whereas before he had been leaning on the Kurds against the establishment parties, this time he was leaning on the nationalist establishment parties against the Kurds. Und während er sich früher auf die Kurden gestützt hat, um gegen die nationalistischen und etablierten Parteien zu kämpfen, stürzt er sich jetzt auf die alten Parteien, um gegen die Kurden zu kämpfen. And unfortunately, the HDP took the bait. Und leider hat die HDP diesen Köder genommen. And many people, you ask them in Turkey, they would say, maybe not today, but a few years ago, they would say, well, actually, I agree with HDP more than any other party, but I always feel like they're going to sell out our struggle to get a deal about Kurdistan. Und wenn man, vielleicht nicht mehr heute, aber wenn man vor ein paar Jahren die Leute gefragt hätten, was sie von der HDP halten, dann hätten sie gesagt, ja, ich stehe sehr nahe an der HDP, aber ich habe das Gefühl, dass man uns irgendwann betrügt für Kurdistan. Because at every turn of events, they would keep reiterating that they were willing to negotiate with Erdogan, that everyone hated. Denn man hat wieder und wieder wiederholt, dass man bereit ist, mit Erdogan zu verhandeln, obwohl die Massen Erdogan gehasst haben. The idea is quite simple to follow. The overthrow of Erdogan is a big task. Die Idee dahinter ist sehr einfach. Erdogan zu stürzen ist eine sehr große Aufgabe. So if we aim at a task which is slightly smaller, like more autonomy for the Kurdish areas, we have a better chance at making it. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir unsere Ziele etwas niederstecken, also mehr Unabhängigkeit für die kurdischen Gebiete, dann ist unsere Chance, dass wir etwas erreichen, höher. But exactly because of that, they lost both. Aber genau wegen dieser Taktik haben sie beide Ziele verloren. The PKK, as I said before, refused to arm the masses. Wie gesagt, die PKK hat sich geweigert, die Massen zu bewaffnen. They said, oh, we're too busy fighting in Syria. Sie haben gesagt, oh, wir haben alle Hände voll zu tun in Syrien. But the result was that some of the major strongholds of the PKK, huge cities, were completely razed to the ground. Aber das hat letztendlich dazu geführt, dass die Hochburgen der Kurden komplett dem Erdboden gleich gemacht wurden. And this leaves the PKK and the Kurdish movement on a lower level than it was before. Und das hat die Kurdenbewegung und die PKK in einer schwächeren Position zurückgelassen, als sie vorher war. Now, the class struggle has temporarily ebbed, and there is a certain disorientation. Der Klassenkampf ist vorübergehend abgeflacht und es gibt eine Disorientierung. Erdogan made himself a president or the sultan. Erdogan hat sich Präsident bzw. Sultan gemacht. And he's using increasingly authoritarian measures. Und er greift zu immer autoritären Mitteln. But this is, in reality, this hides a weakening of the regime. Aber eigentlich beweist das nur, dass das Regime schwach ist. That he cannot rule with the fake idea, with the lure of that we're all in it together and we're democratically ruling. Man ist nicht mehr in der Lage, den Anschein aufrechtzuerhalten, dass man für das Gemeinwohl kämpft, dass man demokratisch ist. And at a certain stage, we will begin to see a rising opposition. Und ab einem gewissen Zeitpunkt werden wir eine aufsteigende Opposition sehen. And in the referendum for his presidency, this was clear. The first signs of this was clear. Und im Referendum war es eigentlich sofort klar, dass es erste Zeichen dafür gibt. Whereas the western areas had more or less, well, throughout Turkey, let's put it like that, the support for Erdogan fell. Eigentlich im ganzen Land ist die Unterstützung für Erdogan zurückgegangen. Whereas normally he would, in previous elections, he's received, his party alone has received the majority of the votes. In den vergangenen Wahlen hat Erdogans Partei immer die Mehrheit geholt. This time they allied themselves with the MHP, an ultra right-wing nationalist party, which normally has 20%, and they barely made the majority of the vote. Dieses Mal musste man sich mit der MHP zusammenschließen. Das ist eine ultrarechte Partei, die früher immer etwa 20% der Stimmen bekommen hat. Und auch zusammen mit ihnen hat man nur knapp die Mehrheit geschafft. So, and especially the biggest swings were in the Anatolian cities, where the workers traditionally, because it's a very new working class, has been fully behind Erdogan. Und den größten Umschwung hat es in den anatolischen Städten gegeben. Und das waren traditionell die Orte, die hinter Erdogan gestanden sind. So what we have here is in fact a doubling of the Turkish working class. Also was wir hier eigentlich sehen, ist eine Verdopplung der türkischen Arbeiterklasse. Half of it has no relation to the bureaucracies and the rotten nationalist leaders which dominated the politics of Turkey, of the left in Turkey in the previous century. Eigentlich die Hälfte der Arbeiterklasse hat keinen Bezug mehr zu den rechten Parteien und zu dem Regime, die das Land dominiert hat in der Vergangenheit. And the only way they've kept this situation going is by taking up enormous credit. Und die einzige Möglichkeit, wie man den Status quo aufrechterhalten konnte, war, indem man riesige Kredite angenommen hat. To keep the living standards up. Um die Lebensstandards aufrechtzuerhalten. Any bank you walk into in Turkey, you get thrown credit cards into your head. Wenn ihr in eine Bank in der Türkei geht, die schmeißen euch sofort Kreditkarten an den Kopf. But all of this must end at some point. Aber all das kann nicht unendlich weitergehen. And you're gonna see an unrestrained explosion like the Middle East has never seen before. Und ihr werdet eine Explosion sehen, wie es im Mittleren Osten im Nahen Osten noch nie gab. Which will change the situation again in the whole of the region. Und es wird die ganze Situation wieder ändern. And the same goes for Iran and Egypt as well, where the biggest working classes of the region are. Und das Gleiche kann man auch für Iran und Ägypten sagen, wo eigentlich die größten Arbeiterklassen der Region sind. The masses in the region are tired at the moment. Die Massen in der Region sind müde. They can't be on the streets forever. Sie können nicht für immer auf der Straße bleiben. Especially when they don't have a purpose. Insbesondere wenn es kein Ziel gibt, für das sie kämpfen. When they don't feel that there is an actual, we're actually going to achieve something with this. Insbesondere wenn die Leute nicht glauben, dass sie etwas ändern können. So this opens a vacuum in which reactionary trends can step in. Das führt zu einem Vakuum, wo die Reaktionären an Einfluss gewinnen können. But that doesn't mean that the situation is finished. Aber das bedeutet nicht, dass die Situation am Ende ist. None of the major working classes of the region have been defeated in open struggle. Keine der großen Arbeiterklasse in der Region wurde in einer offenen Konfrontation niedergeschlagen. And the pressures that capitalism is putting on living standards will force them to fight sooner or later. Und der Druck, den der Kapitalismus auf den Lebensstandard ausübt, wird sie früher oder später dazu zwingen zu kämpfen. Because it offers no way forward for their lives. Denn es gibt keinen Weg nach vorne im Kapitalismus. In every single country there's an explosion waiting. In jedem einzelnen Land praktisch nur noch keinen Funken, bis es explodiert. It could be tomorrow, it could be in a year, or it could be even further down the line. Es könnte morgen sein, es könnte nächstes Jahr sein, oder es könnte auch noch später sein. But this will happen, and the reactionary drift of the rulers will radicalize this movement. Aber es wird passieren, und sorry. The trend of the rulers to go towards the right, this will radicalize the Und während die Regimes gezwungen sind, nach rechts zu gehen, wird es die Arbeiterklasse nach links bringen. The fundamentalism, sectarianism, all this barbarism that we see can only survive by direct support with billions and billions of dollars. Diesen Fundamentalismus und dieses Sektiertum, dieser Nationalismus, den es dort gibt, kann nur dank Milliarden von Geld, die man reinsteckt, überleben. It has no actual basis amongst the masses. Es hat keine echte Basis bei den Massen. The real traditions of the Middle Eastern masses, in fact, are socialism and communism. Die echten Traditionen im Nahen Osten sind Kommunismus und Sozialismus. All the real mass organizations that have ever existed in the Middle East have been either left-wing nationalist, socialist or communist. Und alle großen echten Organisationen, die es im Nahen Osten gab, waren entweder linker Nationalismus, Sozialismus oder Kommunismus. And on the basis of the experiences of the next period, und aufgrund der Grundlage der Erfahrungen, die man gemacht hat, these will be revived again. Werden diese Bewegungen wieder aufwachen. And the masses will replace this old rotten system. Und die Massen werden das alte, verrottete System ersetzen. With one where they can live in peaceful harmony. Mit einem, in dem sie friedlich zusammenleben können. And use the enormous riches of the region to actually develop society. Und die Bodenschätze der Region zu nutzen, um die Gesellschaft zu entwickeln. For a new dawn, for civilization. Für einen neuen Lichtblick für die Menschheit. Thanks. Okay.